mehr. Nicht lieb ich so wie dich endloses Meer. Es kann so zärtlich sein, das Meer, und so voll Kraft, voll Begehren. Das Meer lockt es im Sommer blau dich zu sich her. Sing dir ein Liebeslied, das Meer, versuche nicht dich zu wehren. Schau her, so weit das Auge reicht, grüßt dich das Meer. Schau her, flüssigem Golde gleich fließt es daher. Das Meer, es singt sein Abendlied, bist du dann müd? Sing deine Welt in Schlaf, das Meer, es wacht allein in Ewigkeiten. Das Meer, es wacht allein in Ewigkeit.